1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. In WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder streiten wollt oder diskutieren wollt. Wie auch immer, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin, es geht sofort los, ist die Christine. Und Christine ist 56. Hallo Christine. Ja, genau. Schönen guten Abend, Christine. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar, ich bin 56, bin im November über Facebook angeschrieben worden von einem Amerikaner, der sich für mich interessiert. Mhm. Der ist zurzeit in Afghanistan stationiert, mhm. ist 5 Jahre jünger wie ich, ist verwitwet, hat einen 24-jährigen Sohn. Moment, der hat sich einfach so angeschrieben? Ja, irgendwie hatte ich halt nicht gefragt, wieso. Und da ist er ganz so auf die Seite gekommen. So. Ja. Bitte? Ja, ich höre zu, genau. Erzähl mal weiter. Ja. So, und ja, anfangs nur nochmal unterhalten und er würde sich für mich interessieren und durch meine Augen und wie auch immer von dem Bild vom Facebook. Naja, wir sind dann ins Gespräch gekommen, das war 2 Tage vor meinem Geburtstag, mhm. 21. November. Und dann hat sich das weiterentwickelt. So, und dann habe ich mich total in den verknallt. Mhm. Nur gechattet oder auch telefoniert? Nur geschätzt, er wollte mit mir telefonieren, wir haben auch angefangen, er hat mich auch angerufen, aber ich muss dazu sagen, Domian, ich kann kein Englisch. Oh, dann ist es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Mit Übersetzungsprogramm. Ja, achso, genau, wie habt ihr gechattet? Mit Übersetzungsprogramm. Mit Übersetzungsprogramm, Programm über Google. Ja. So, und dann hat er mich auch angerufen und wie gesagt, ich konnte nur leider nicht viel sagen, so, und seine Stimme hat mich dann auch immer fasziniert, so. Natürlich. Ich habe mich total in ihn verknallt. Ja. Und als mich das dann so überkommen hat, habe ich das mit meinem Mann gebeichtet, weil ich gesagt habe, ich kann nicht anders, ich muss dir das sagen. Du hast das deinem Mann gebeichtet? Ja, wir sind über 28 Jahre verheiratet. Siehst du, das hast du am Anfang gar nicht erzählt, ich bin schockiert, du hast also einen Mann. Ja, dem hast du es gebeichtet. Und ja, hast du das gebeichtet. Ich muss dazu sagen, Domian, ich habe seit über 28 Jahre verheiratet. Wir haben seit über 15 Jahren keinen Sex miteinander. Mhm. Und der John hat natürlich in mir andere Gefühle geweckt, wie als Hausfrau und Mutter. Mhm. So, und dann habe ich mich so verknallt und dann hat das mit meinem gebeichtet. Das war weil ich wusste mit meinen Gefühlen wohin. Ja. So, und er hat gesagt, was? Wieso das denn? Wieso kannst du dich einfach so verlieben? Und willst du jetzt die 28 Jahre wegwerfen? Und dann habe ich gesagt, es geht nicht um die 28 Jahre, es geht um jetzt. Mhm. Und ich sage, ich kann nichts dafür. Das ist einfach so, ich habe mich verliebt, ich kann es dir nicht erklären. Mhm. So, und dann hat er gemeint, wie gesagt, 28 Jahre wegwerfen. Dann hat er gesagt, er braucht Bedenkzeit. Mhm. So, und dann habe ich mit Jenny geschattet und dann habe ich auch, wie gesagt, ich bin übermannt worden von meinen Gefühlen, bin ich auch jetzt zu John böse geworden, habe gesagt, was er eigentlich von mir will. Hm. Ich bin kein Model und was weiß ich alles. Und habe ihn im Prinzip beleidigt. Und das hat mir nachher wehgetan. Du hast ihn im Prinzip beleidigt? Ja, weil ich wusste mit meinen Gefühlen nicht einer aus. Dass jemand, der mich gar nicht kennt und auf immer sich in mich verliebt und wie auch immer. Und wie gesagt, ich bin verheiratet. Er hat es aber gleich klargestellt. Also verheiratet, wer käme für ihn nicht in Frage. Ja. Ja. Er möchte in keiner Ehe oder Beziehung eindringen. Ja. So, und aber inwiefern hast du ihn beleidigt? Ja, weil ich gedacht habe, was er eigentlich von mir will. Ich bin kein Model und was weiß ich. Ach so, in der Richtung, verstehe. Ja. Und leider so 10 Tage hatten wir keinen Kontakt über Chat. Wie gesagt, er ist ja in Afghanistan, hat ja auch Einsätze. Mhm. Und dann habe ich bloß in den Nachrichten gehört, dass an zwei darauffolgenden Tagen, dass jemand zu Tode gekommen ist, natürlich hatte ich auch Angst. Mhm. Und habe den 10 Tage von ihm nichts gehört und da war ich total niedergeschlagen, das ging mir so an den Nieren. Ich hoffe, du hast inzwischen wieder was von ihm gehört. Ja, ja. Wir sind seit mehr und mehr und im Chat und er hat auch Urlaub beantragt, er möchte jetzt im März herkommen. Oh, jetzt wird's heiß. Ja, es wird sehr heiß. Er kommt ja ich habe zu meinem Mann auch gesagt, wenn er kommt, ich würde mit ihm gehen. Ich würde mit ihm gehen ins Hotel, ich würde nicht hier bleiben. Christine, du bist ja völlig jeck. Ja, bin ich. Du hast noch kein Wort mit diesem Mann gesprochen? Nein. Ihr kommuniziert... Ich kann dir nicht sagen, vom Gefühlsleben her, der hat mir Gefühle weckt, die ich vorher nicht so kannte. Ja, das ist mir schon klar. Aber du befindest dich ja in einer Illusion im Moment. Das kann sein. Überhaupt nicht real. Da ist irgendein Mensch irgendwo am anderen Ende der Welt, von dem du eigentlich gar nichts weißt. Du siehst ein Profil, du hast ein paar Fotos gesehen, ja, und ihr chattet über ein Übersetzungsprogramm. Ihr könnt nicht miteinander sprechen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, davon verlieben zu sprechen. Es geht noch weiter, es kommt noch schlimmer. Ich höre. Also wie gesagt, wir chatten miteinander. Er hat mir doch zum Valentinstag eine E-Mail geschickt. Ich hatte ihm auch eine E-Mail geschickt, wunderbar, alles klar. Dann wieder zwei Tage nicht, er war im Einsatz, gut. Aber davor hieß es denn, sein Sohn, der ist 24, ist nach Nigeria gegangen für ein Forschungsprojekt mit seinem Freund, mit seiner Freundin und zwei oder drei Freundinnen. So, am zweiten Tag, als sie dort waren, na, ich sagte, wieso bist du traurig? Ich sage, wie lange ist er denn da? 21 Tage. Ich sage, es war eine begrenzte Zeit. Ja, okay. Hast ja recht. So. Und am zweiten Tag wurde er angefahren von einem Auto, wurde verletzt, kam ins Krankenhaus und dann kam auf einmal 1.800 € Kosten. Wie? Krankenhauskosten, genau. Der Junge ist in Nigeria angefahren worden, es gab Krankenhauskosten von 1.800 € an dich? Nee, an ihn, an John. So. Ach so. Und John sagt dann, ja, ich kann nicht, ich bin hier in Afghanistan, ich bin gebunden, ich habe hier von der Armee her nur ein bestimmtes Soll, wir haben das erste Mal überhaupt. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Jetzt sollst du, das bezahlen. Mich haben schon viele gewarnt. Ich kann es dir nicht anders sagen. Du sollst es zahlen. Nein, ich will das nicht zahlen. Sein Freund aus Amerika, der hat ihm 500 € überwiesen, dem Arzt überwiesen nach Nigeria. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch überwiesen. Also, ich habe nun, gesagt, für eine dreiköpfige Familie, ich bekomme kein Kostgeld von meinem Sohn, habe ich 400 € zum Leben. Wie viel hast du? Ich bin arbeitslos, wenn meine Sonne einfach nicht. Okay, du hast also wenig Kohle. Das verstehe ich schon. Wie viel hast du jetzt dahin überwiesen? Ja, zweimal 100 und einmal 70 Euro. 270 Euro. Genau. Ist das passiert, weil er dich dann nochmal darum gebeten hat? Ja, er hat mich gefragt, ja sicher. Und ich muss dazu sagen, Domian, ich habe jetzt, also die 400 €, ich muss wirklich rechnen. Christine, ich garantiere dir, ich sage jetzt mal eine Prognose, 98% der Menschen, die uns jetzt zuhören, 98%, ich glaube, ich liege nicht falsch, sagen jetzt innerlich, die soll die Hände davon lassen. Ja, ich glaube dir das. Da stimmt irgendwas hinten und vorne nicht, der zieht die ab. Das kann durchaus sein. Ich könnte schwören. Wenn du schon so wenig Geld hast, ich meine, 270 € ist dann ja eine ganze Menge Geld für dich. Ja, hast du das denn im Sparstumpf gehabt? Ich habe einen Teil von meinem Goldschmuck verkauft. Nein! Doch. Nein! Habe ich, ja. Bist du wahnsinnig? Du bist 56 Jahre alt. Ja, ich bin wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig in dem verliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Christina. Ja. Christine. Was hat denn der Mann jetzt gesagt? Der hat das mitbekommen. Nee, der hat das nicht mitbekommen. Der ist nicht. Das ist ja mein Goldschmuck. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich habe vom Sparkonto nichts genommen, weil, wie gesagt, dann müsste ich mit meinem Mann darüber sprechen und dann würde ich wissen, er würde das nicht, dem nicht zustimmen. Das natürlich, ist klar. Ich sag nochmal, ich appelliere jetzt in gewisser Weise an deine Vernunft. Nicht in gewisser Weise, ich appelliere an deine Vernunft und hoffe, dass ich ein bisschen an dich rankomme. Von Liebe oder Verliebtsein kann man erst sprechen, wenn man einen Menschen auch mal getroffen hat, real getroffen hat. Ja, du hast keine reale Verbindung zu diesem Mann. Nein. Er will jetzt im März, wenn er im Urlaub hat, herkommen. Dann wollen wir uns treffen. Und dann würde er den Rest, die 650 €, was noch offen steht, an Kosten in Nigeria bezahlen, wenn er nach Hause kommt, nach Amerika. Und dann will er hier in Amerika vorbereiten, dass er herkommt. Und ich bin drauf und dran, mich heilen zu lassen, muss ich dazu sagen. Und bin drauf und dran, mit ihm zu gehen nach Amerika. Ich war wieder nie geflogen in meinem Leben. Ich komme aus Christine, ich will das gar nicht hören. Das ist so irre, was du mir erzählst. Ja, ich weiß, dass das irre ist. Weißt du, pass auf. Ich respektiere, du bist in einer frustrierten Ehe. Du hast keinen Bock mehr auf die Ehe, das habe ich verstanden. Ja. Okay, dann stell die Ehe zur Disposition, bin ich komplett auf deiner Seite. Ich bin auch noch auf deiner Seite, wenn du sagst, ich bin etwas begeistert von dem Mann. Wir schreiben uns toll und der sieht gut aus und der macht mir Komplimente. Ich habe lange keine Komplimente gehört und so weiter. Bin ich auch auf deiner Seite. Ja. Aber bitte, bitte, bitte, sei vorsichtig und sei besonnen. Wenn der jetzt hierher kommt, ist auch gut. Dann trefft euch mal. Aber dann überlegt erstmal, in welcher Sprache ihr miteinander reden wollt. Mhm. Ne? So, und dann... Ja, wir sprechen Englisch. Ich muss immer per Übersetzer. Ja, aber wenn er dir gegenüber sitzt, dann wie willst du es dann machen? Ja, das Notwendigste könnte ich, aber dann wäre es auch schon alles. Bitte? Also eine Konversation, ich käme dann nicht so in Schwung. So, ja. Und auf der Basis geht man nicht mit jemandem ins Ausland und verlässt sein ganzes Nein. Leben hier. Nein, Dumme, ich muss dazu sagen, er würde mir zuliebe hierher kommen und hierher ziehen. Ah ja, langsam. Das sind alle Sprüche. Ja. Du bist wie eine 14-Jährige. Muss ich ja, dir mal sagen. Ich weiß. Ich kann es dir gerne noch sagen. Aber ich muss dazu sagen, Domian, ich bin auch Mutter. Und wo er mir sagt, dass sein Sohn verunglückt ist, ich gebe ihm meine letzten 10 Euro, wenn ich weiß, aber nicht nur da, auch hier. Ja. Habe ich schon mehrfach gemacht in meinem Leben. Wenn ich auch nicht viel habe, aber ich gebe das Letzte, wenn ich helfen kann. Ja, aber du weißt nicht, wie du da ausgenutzt wirst. Im Übrigen, bei all der ganzen Euphorie und dem Gerede über diese neue Geschichte, du bist lange verheiratet, du hast einen Sohn, du hast eine Familie, ja. Du trägst ja. Damit auch eine Verantwortung. Ja. Das heißt, ich finde, du musst dann dein altes Leben auch fair deinem Mann gegenüber auflösen. Domi, das habe ich versucht, das habe ich schon über Jahre versucht. Ich habe gefragt, warum es keinen Sex mehr zwischen uns gibt. Keine Antwort. Ich habe gefragt, können wir nicht zur Partnerberatung gehen, zur Eheberatung? Ja. Keine Antwort. Nichts, es kam nichts rüber. Es kam auch jetzt, nachdem ich gesagt habe, ich will mich scheiden lassen. Ich habe ihm das gesagt, dann lasse ich mich scheiden. Es kam nichts rüber. Er hat nur gesagt, er braucht Bedenkzeit. Mhm. Und als ich gefragt habe, liebt er mich denn noch? Du bist doch nicht die 28 Jahre hingesagt. Dann habe ich gesagt, mich interessiert die Frage, was ist jetzt? Wie empfindest du für mich? Genau, das finde ich eine richtige Antwort. Es geht und nicht dann hat er erstmal gesagt, ich brauche Bedenkzeit, kann ich dir nicht sagen. Nach 3 Tagen habe ich ihn wieder gefragt, nach einer Woche. Und dann hat er gesagt, ja, ich liebe dich noch. Aber ich merke nicht viel davon. Okay, das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Ich finde auch dann, egal was jetzt mit deinem amerikanischen Freund da wird, dass du da Ordnung in dein Leben bringen musst. Dass du eine das freie Frau... Das weiß ich genau. Nicht nach dem Motto, wenn der Ami gut ist, dann gehe ich aus der Ehe raus. Nein. Du musst vorher aus der Ehe rausgehen. Das weiß ich. Ja. Ich weiß genau, wenn ich jetzt gehe, egal wie, ob wenn er hier ist oder wenn er nicht hier ist, egal. Ich weiß genau, dass das für mich ein sozialer Abstieg ist. Mhm. Aber selbst des schwierigen Neubeginns, muss ich dazu sagen, ob mit John oder ohne John, muss ich dazu sagen, ist es mir das wert, weil so kann ich nicht weiterleben. Ich kann nicht in einer Beziehung leben, bin ich auf deiner Seite. Wo ich nicht weiß, wann ich bin. Bin ich auf deiner Seite. Weil man sagt zwar, er liebt mich, aber es passiert nicht. Christine. Ja gut, aber wieso und warum und wie es weitergeht, da sagt er mir nicht zu. Okay, sind wir uns einig, da musst du raus, da musst. Und ich habe mir das wohl überlegt. Ich meine, für mich ist das ein Sozialabschied, ob mit Rentenansprüchen, Unterhalt, ich bin arbeitslos und allem drum und dran. Okay, aber lass uns doch vielleicht so vereinbaren oder so verbleiben, dass du deinen Freund erstmal kennenlernst hier, wenn er im März hierher kommt. Ja. Und du gehst erstmal zu dem Treffen, wo immer ihr euch auch treffen wollt, und dass ihr euch erstmal beschnuppert. Und dass du noch vorher noch gar keine Entscheidung triffst. Und dass du erstmal auch den Weg gehen solltest, ihn näher kennenzulernen, bevor du dich da auf was Richtiges einlässt. Und vor allen Dingen, lass dein Geld bei dir. Es kann ja auch irgendein Trick sein, oder weiß ich was, ja, was der da macht. Wer weiß, wie viele Frauen der anschreibt und das so auf diese Weise da Kohle abzieht. Ja, ich habe das wohl im Hinterkopf, muss ich dazu sagen. Aber ich weiß genau, wenn er jetzt hierher kommen würde, im März jetzt für eine Woche, wie auch immer. Christine, ich kriege gerade eine Information von meinen Redakteuren auf den Kopfhörer, dass wir ganz viele Mails gerade kriegen von betroffenen Frauen, die sagen, dass das eine Masche ist und dass das bekannt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was dahinter steht. Ich gebe es nur mal eben so weiter, was meine Leute im Hintergrund mir gerade gesagt haben. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir dann noch genauere Informationen kriegen über die Mails, reiche ich mal gerne an dich weiter. Ja, gerne. Nicht, dass du dich völlig verschuldest und ins Unglück komplett abstürzt. Nee, verschulden tue ich mich deswegen nicht. Das muss ich dazu sagen. Ich habe meinen Goldschmuck geopfert. Gut, das ist meine Sache. Schon schlimm genug. Ja, und habe von den 400 Euro, wo ich mit 3 Personen leben muss im Monat, habe ich auch noch. abgeknapst, was ich kann, muss ich dazu sagen. Auch schlimm genug. Ja, nur sind immer noch 650 Euro offen. So. Kein Geld mehr? Nee. Wenn du den Typ siehst, trifft dich irgendwo in einer neutralen Umgebung mit dem und ja, beschnuppert den vorsichtig. Was ich auch nicht weiß, ist, dass wenn er jetzt in Afghanistan stationiert ist, ich weiß nicht, wie das ist, weil er sagt, er hat zwar ein Konto in den USA, aber er kommt da nicht rein. Würde ich mich gar nicht auf einlassen. Ich würde mich gar nicht auf irgendwelche finanziellen Sachen einlassen. Der ist amerikanischer Soldat. Da gibt es Mittel und Wege, dass der seinen Alltag finanzieren und organisieren kann. Keinen Pfennig Geld, keinen Cent und keinen Euro zu dem Typ. Ganz klar. Und wenn die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen uns jetzt hier schon warnende Mails schreiben, sollte das für dich auch eine Warnung sein. Also Christine, wir verbleiben mal so. Wenn wir da noch mehr Mails kriegen oder ich gucke das gleich mal durch und dann schicken wir dir das. Ja, okay. Ja? Alles und klar. Sei besonnen. Ja. Aber er hat mich ja auch gefragt, wenn er jetzt herkommen würde, ob ich jetzt auch über Nacht bei ihm bleiben würde. Und da habe ich gesagt, ja, würde ich so. Im Moment ist das so. Du bist ja du bist völlig von Sinnen, ne? Ja, bin ich. Bin ich dumm, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich bin wie von Sinnen. Ich kann es mir selbst nicht. Ich bin wie durch den Wind. Ich hoffe, dass das Gespräch dich so ein kleines bisschen wachgerüttelt hat. Und vor allen Dingen auch die Hinweise unserer Zuschauer und Zuhörer. Ich danke dir. Christine. Wir melden uns nochmal bei dir. Das ist lieb. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, dir auch. Und eurem Team, danke, danke, danke. Sehr gerne. Tschüss, ciao. Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch, wenn die Liebe einschlägt, oder wenn die Leute vielleicht auch so lange einsam und verzweifelt waren oder frustriert waren, dann fahren die auch die verrücktesten Sachen ab und man sieht die Welt wirklich, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mann, Mann. Hier ist Andi. Andi ist 29. Guten Morgen, Andi. Ja, grüß dich. Hi. Andi. Hi, schön, dich mal wieder zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Was geht's denn bei dir? Es geht um das Thema Blindheit. Bist du blind? Ja. Seit wann? Ich bin mit 10 blind geworden. Warum? Durch Augenoperation. Ich hatte eine seltene Krankheit und die Ärzte wollten das heilen, haben das aber nicht hingekriegt. Mhm. Also wollten den Sehgeist aufhalten, also stabil halten, haben das aber halt beschleunigt sozusagen. Mhm. Aber darum geht's auch gar nicht so wirklich. Es geht so darum, ich muss ein bisschen ausholen, weil deine Redaktion fand das so interessant. Ich beschäftige mich seit jetzt 4 Jahren beruflich tagtäglich mit dem Thema Blindheit. Und zwar arbeite ich in einer Ausstellung, die komplett im Dunkeln ist. Mhm. Ja, das heißt, blinde Menschen führen sehende Menschen durch völlig lichtlose Räume und zum Beispiel durch eine Umgebung wie einen Wald oder eine Stadt. Die Leute kriegen einen Blindenstock in die Hand. Ja. Und tasten sich durch diese Umgebung. Ja. Und, Moment, aber die gehen nicht durch einen Wald, die Sehnen. Ja, doch. Achso, und die kriegen eine Augenbinde vor, oder wie? Nein, nein, nein, nein. Es ist alles indoor und es ist natürlich nachgestellt. Ja. Achso, es ist in einem Raum und es ist nachgestellt. Mhm. Und in dem Raum ist es stockfinster. Richtig. Ah, verstehe. Und da arbeite ich jetzt seit 4 Jahren. Das ist ein sehr, sehr spannender Job und da setze ich mich halt tagtäglich mit dem Thema Blindheit auseinander. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich in einer Aussage, die ich eigentlich viele, viele Jahre getroffen habe, stutzig geworden bin. Und zwar habe ich immer gesagt, ich habe kein Problem mit meiner Behinderung. Mhm. Da stehe ich auch noch zu. Aber dadurch, dass ich mich jetzt tagtäglich mit diesem Thema so intensiv beschäftige, glaube ich meiner eigenen Aussage nicht mehr. Inwiefern? Es ist so, dass ich behaupte immer noch, ich habe kein Problem mit meiner Behinderung, aber es gibt natürlich viele, viele Sachen, die nervig sind einfach. Ne? Du kannst dir sicherlich vorstellen, du brauchst immer mal hier und da Hilfe. Sachen, ja. Und, ne? Klar. Aber es ist mehr so das Problem, wie die Gesellschaft mit mir umgeht. Mhm. Das ist so das Problem, was ich habe, weil, ich sag mal so, du hast immer so einen Sonderstatus. Du bist immer so, das ist, um mal ein Beispiel zu nennen, so, ich glaube, du wirst entweder missachtet oder du bekommst irgendwelche seltsames Mitleid. Missachtung eigentlich eher nicht oder ich erlebe es jedenfalls nicht. Ne? Ich meine, klar, es ist mir schon bewusst, dass wenn ich in der Bahn sitze, dass ein Haufen Leute gaffen, aber dass vielleicht teilweise auch Missachtung sein könnte, weiß ich nicht. Ja, mag ich, also in die Richtung mag ich gar nichts zu sagen, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber es ist auch noch nicht mal immer Mitleid. Es ist nur die Blindheit steht im Fokus, weil der Mensch dahinter verschwindet. Ich lerne zum Beispiel jemanden kennen und man unterhält sich, also was weiß ich, Situationen in der Bahn oder sowas, ja, lernst jemanden kennen, so hilft dir beim Einsteigen oder sowas, ja, was ich auch alleine könnte, aber die Leute helfen gerne und warum nicht, ja. Also du meinst, im Vordergrund bei Gesprächen, beim Kennenlernen steht immer zunächst die Blindheit? In 90% der Fälle, 90-95% der Fälle, ja. Ich habe jetzt neulich mal jemanden kennengelernt, wo es dann mal nicht so war und war total happy, aber... Da könnte man ja fast sagen, du bist vielleicht zu 90% in der Kommunikation mit Menschen auf deine Blindheit reduziert. Kann man das so krass ausdrücken? Ja, das ist ganz oft ist das so, ja. Und das ist so eine Sache, die mir halt Probleme macht. Weißt, verstehe. Ich werde in einem Gespräch, wenn ich jemanden kennenlerne, ich werde nicht gefragt, so, hey, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ich werde gefragt, kannst du Filme gucken? Ja. Und ich denke mir so, das ist halt so eine Sache. Ja, oder dann so Sonderbehandlung. Ich war zum Beispiel vor 2 Jahren oder sowas, da hatte mich irgendein Insekt am Ohr gestochen oder sowas und hatte sich entzündet und war geschwollen und so, also nichts Dramatisches, ne? Und dann bin ich in so eine Notaufnahme vom Krankenhaus, weil es einmal wurde schon gerade immer weh, ja, und sowas. Dann stand ich dann da an der Rezeption und ja, wurde dann zum Arzt gebracht und so. Und ich bin an einem vollen Wartezimmer vorbeigeführt worden. So direkt in dieses Arztzimmer rein, 5 Minuten später saß mir ein Arzt gegenüber. Stellte sich dann raus, dass ich da falsch war, dass ich nochmal woanders hin musste. Bin woanders hingefahren zu so einem ärztlichen Notdienst und da war es genau das gleiche Spiel. Also an einem vollen Wartezimmer vorbei, wo du Kinder hörst, die jammern und einen Haufen Leute sitzen. So. Ja. Und du wirst dann dran vorbeigeführt nach 10 Minuten aus der Geschichte raus. Na gut, das war eine Sonderbehandlung, da könntest du dich eigentlich drüber freuen. Ja, könnte ich, natürlich. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so, ich laufe dann nicht raus und denke mir so, oh schade, dass ich jetzt nicht 2 Stunden warten musste. Ja. Aber also das Problem, was du schilderst, haben natürlich alle Leute, die nicht gemäß der Norm sind. Ja. Das ist ja klar. Wenn alle Menschen blind wären, oder die 90% der Menschen blind wären, wäre das Phänomen nicht so, wie du es beschreibst. Ist doch völlig klar. Das ist halt so eine Sache, die halt übelst nervt. So. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man es einfach hinnehmen, weil das ist so. Du bist als Blinder ein Exot unter den Sehenden. Das ist ja so. Die Frage ist, wie belastend das ist, oder wie ist es wirklich so nervig, dass es ja, also dass es für dich wirklich ein präsentes Thema ist? Naja, es ist halt auch nochmal durch den Beruf losgelöst worden, ne? Also da gehört auch immer ein Dialog dazu. Am Ende der Führung durch diese Erlebnisräume gehört ein Dialog dazu, wo die Gäste natürlich dann Fragen stellen dürfen, wie ist das denn so und so, ja. Und also mal abgesehen davon, dass du manchmal echt krasse Fragen gestellt bekommst, also so Fragen wie geht ein Blinder auf Klo? Da denkst du schon so, Alter, ja, oder was weiß ich, oder haben blinde Sex. Ja. Das ist jetzt an den Anrufer von Mittwoch. Ja, das ist natürlich albern, aber man muss da ja auch vielleicht auch ein bisschen großzügig sein von deiner Seite aus. Ja, Moment. Okay. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Das ist mein Beruf und ich gehöre zu den wenigen Menschen, die wirklich sehr, sehr gerne ihren Beruf ausüben. Also ich mache das wirklich gerne, ich liebe diesen Job. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber es gibt ja die Zeit, wo ich dann einfach nur der Andi bin. Ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, dadurch ist das Ganze auch ins Schwanken gekommen, weil ich halt früher, bevor ich diesen Beruf ausgeübt habe, da waren solche Fragen, das war mir egal, weißt du, da hast du, wie oft lernst du Leute kennen, wie oft sprichst du dann darüber, ja? Aber jetzt, wo ich mich halt tagtäglich damit auseinandersetze, du kriegst es jetzt aber auch geballt ab durch den Job. Wenn du einen ganz anderen Job hättest, würdest du es vielleicht auch so massiv nicht wahrnehmen. Ja, das kann sein. Das kann durchaus sein. Aber das ist halt so eine Sache, die mich dann auch wieder dazu veranlasst, so Sachen schwieriger zu sehen, wo ich vorher mit gedankenlos rangegangen wäre. Aber andererseits, was erwartest du? Du bietest Sehenden diese Führungen an. Das heißt, du führst Sehende in die Welt der Blinden. Und danach bietest du, was ich ja sehr toll finde, auch noch ein Gespräch an. Dann ist es doch ganz klar, dass die Sehenden mit dir über Grundsatzfragen der Blindheit sich unterhalten. Wenn ich bei dir in deinen... Natürlich. Ich würde es genauso machen. Natürlich, das ist aber auch Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja so. Aber ich differenziere das. Ja, einerseits der Job. Und da, wie gesagt, ich kann nicht oft genug betonen, null Problem damit, absolut nicht. Ich freue mich über jede intelligente Frage, die da kommt, über jede, ja, jeder Mensch, der da rausgeht, nimmt etwas mit. Mhm. Das finde ich toll. Ja, es ist wunderbare Aufklärungsarbeit, die ich dort leiste. Aber im Privatleben, ich wünsche mir einfach, um es mal ganz salopp zu sagen, ich möchte einfach nur ein Vollidiot unter anderen sein, weißt du, wie ich meine. Ja, ich verstehe das. Und das ist halt so das Ding, wo ich dann so. Aber ist das denn nicht so? Du hast doch bestimmt auch einen Freundeskreis um dich herum. Leute, die du vielleicht auch schon eine ganze Weile kennst, reden die auch immer noch über deine Blindheit? Nein. Ja. Meine Freunde natürlich nicht, aber das ist auch, dementsprechend suche ich sie mir aus, weißt du? Also jemand, der nicht damit aufhört, über das Thema Blindheit, der es einfach nicht checkt, weißt du? Keine Ahnung, ich... Andi, gestatte mir doch bitte auch noch eine unintelligente Frage zum Thema blind sein. Du hast die gerade selbst gesagt. Dich fragen die Leute, wie geht ein Blinder aufs Klo? Ich will es jetzt mal ein bisschen konkretisieren. Du bist ein Typ. Wenn du im Stehen pinkelst. Nee, das war nicht. Hier so in der Kneipe oder sowas. Ja, kein Ding, aber. Oder draußen an Baum, aber. Sonst geht's nicht. Nein. Also es gibt so Freaks, die das machen. Das finde ich auch eigentlich ziemlich lustig dann, aber. nee. Ja, aber du wirkst denn als anders irgendwie ein bisschen angeschlagen, seelisch wegen deiner Sehbehinderung. Du wirkst ja extrem selbstbewusst und vital. Ja, ich muss auch dazu sagen, bei mir hat sich auch das beruflich ein bisschen verändert. Ich mache also nicht nur noch Führungen und bin dadurch etwas entspannter jetzt an die Sache. Es war halt vorher, als ich nur Führung gemacht habe, war das schon belastender auch noch. Ne? Ja. Von daher sehe ich auch, dass da ein Zusammenhang ist. Also ich meine, ne, das ja, ist ja, genau. Aber es ist einfach so eine Sache, so es ist einfach so mein Appell an die Menschen irgendwie so von wegen, ey. Quatsch zum Beispiel blinde Menschen nicht immer auf ihre Blindheit an, sondern geht ganz normal mit denen um. Ich verstehe es. Keine Ahnung. Und, sag mal, dieses, was du beruflich da machst, dieses Museum kann man nicht Museum. Sagen. Doch, das ist ein Museum. Ja. Wo wird das denn angeboten, in welcher Stadt? In Deutschland zurzeit in Hamburg und Frankfurt. Ja. Es ist aber ein weltweites Ding, also es ist ein Franchise-Unternehmen und es gibt auch in vielen verschiedenen, also in vielen anderen Ländern. Und also, so. Und das ist echt eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, was es ja, ich glaube, alle Orten mittlerweile gibt, sind die Restaurants, wo man im Dunkeln essen kann. Ja. Aber das hatte ich noch nicht gehört, was du gerade erzählt hast. Ja, diese Restaurants, das bieten wir auch an, das ist auch eine sehr gute Sache, aber diese Ausstellung finde ich halt nochmal cooler, weil da halt wirklich mit einem blinden Stock durch die Gegend läuft. Ja, das ist nochmal diese direkte Erfahrung. Absolut, da kann man sich richtig rein versetzen dann. Ja. Andi, schön, dass du angerufen hast, uns mal so diesen Blickwinkel des Lebens eines Nichtsehenden erzählt hast. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, es war mir ein Anliegen, vor allem, weil ich auch so ein Domian-Revival jetzt erlebe gerade. Ja, ich habe viele Jahre, ich hab dich schon von Anfang an gehört und wir haben auch schon zweimal miteinander gesprochen. Ach, guck. Und, das ist aber jetzt, wahrscheinlich lange her. Ja, einmal 2000, einmal 2004 oder so. Ja, kannte, das und jetzt habe ich neulich irgendwie, kam ich dann auf den Trichter und habe mir irgendwie 5 Folgen hintereinander bei YouTube angeschaut und dachte so, ja, cool. Und dann habe ich noch deine Bücher gelesen, übrigens ziemlich cool. Dankeschön, vielen Dank. Mit dem Gedankenleser bin ich noch nicht durch, weil das war mir dann irgendwann, war mir das zu hart. Ja. Lieber Andi, schön, dich nochmal zu sprechen. Gebe ich gerne zurück und wünsche dir viel Glück und alles Gute. Na, alles klar. Tschüss. Dir. Ciao. Auch, tschüss. Ciao. 1.29 Uhr haben wir. Das ist Martin-Zeit. Martin 31, guten Morgen. Ja, ich grüße dich. Hallo Martin. Was ist dein Thema? Ja, ich habe dann mit dem Redakteur oder keine Ahnung schon gesprochen gehabt. ja, ich habe das Problem, ich bin in einem Krabbenfischergeschäft tätig, also ich bin Krabbenfischer und... Nochmal, Krabbenfischer? Richtig, Nordsee-Krabbenfischer. Ah, wie interessant. Ja, kommt nicht oft vor. Ich habe noch nie mit einem Krabbenfischer hier gesprochen. Du bist das eine Premiere. Ja, aber wie gesagt, Nordsee-Krabbenfischer. Ja. Muss man festhalten. Natürlich. Ja. Und ja, ich habe jetzt halt das Problem, ich fahre seit 2 Jahren auf demselben Schiff und habe jetzt Anfang der letzten Saison so festgestellt, dass ich mich mehr zu meinem Kapitän hingezogen fühle, als es, glaube ich, eigentlich normal ist. Ah. Ja. Zum ersten Mal so ein Gefühl erlebt zu einem Mann? Ja, deswegen irritiert mich das so ein bisschen. Also, Wie viel? Also du hast bisher überhaupt keine Erfahrung mit Männern in erotischer Ebene? Nein, absolut. Gar nichts? Gar nichts, nein. Bist du denn solo im Moment? Ich bin solo, ja, im Augenblick. Und wie lange liegt deine letzte Beziehung mit einer Frau dann zurück? 2 Jahre. Mhm. Warst du lange mit der zusammen? Der Frau leider nicht, nein. Ja. Bist du jetzt gerade auch auf dem Schiff? Nein, ich bin jetzt zu Hause. Wir haben noch Winterpause und die neue Saison, die geht jetzt im März erst wieder los. Achso, das klingt so dosig, hallig, deswegen dachte ich das. So dosig? Nee, ich sitze hier ganz normal am Fest. Also, okay, alles klar. Wie viel Jungs seid ihr da auf dem Schiff, wenn ihr rausfahrt? Also die Nordseekrabben-Schiffe, also die auf Nordsee kommen, da ist man zu zweit oder zu dritt drauf. Ach so. In der Regel nur zwei. Ach, dann, das heißt, du bist dann mit deinem Kapitän alleine? Richtig. Und wie lange seid ihr denn auf See? Ja, so im Schnitt so 2 bis 3 Tage. Also wir haben so eine, das kann man sagen, so eine 6-Tage-Woche, kann man quasi sagen, ja. Hat man da überhaupt viel Zeit füreinander? Oder ist es sehr, sehr viel Arbeit, dass ihr wirklich fast nonstop durcharbeiten müsst? Das ist eine schwierige Frage. Es kommt drauf an, man hat halt Zeiten, da gibt es mehr Kram und da gibt es halt Zeiten, man hat weniger Kram. Also ich habe tatsächlich auch schon 3 Tage an Deck gestanden, ohne zu schlafen. Das kommt auch vor, ist aber eher selten. Die werden dann, ist es hauptsächlich automatisiert, dass die Netze dann automatisch reingehen und das... Nee, man muss noch richtig mit anpacken. Also die Netze, die öffnen sich ja nicht von allein. Ja. Und das Verarbeiten geht ja auch alles nicht von allein. Man hat halt nur eine Maschine drauf, die halt vorab, sag ich mal, Beifang raussortiert und ansonsten muss alles per Hand gemacht werden. Ja. Bevor wir jetzt auf deinen Chef zurückkommen, gestatte mir noch eine Krabbenfrage. Stimmt das, dass man das Nordseekrabben nach China transportiert werden, um da ausgepult zu werden? Nein, das ist nicht richtig. Die gehen vorwiegend, der allergrößte Teil, der geht nach Marokko und ein kleiner Teil geht nach Polen. Aus China gibt es eine Krabbenart, die hier mehr und mehr auch in unsere Gewässer reinkommt. Das ist soweit richtig, aber zur Verarbeitung nein. Aber immerhin nach Marokko, was auch schon schräg ist, ne? Von der Nordsee nach Marokko. Damit haben wir ja nichts. Nee, da ist es zu, ist ja unser Thema jetzt. Martin, wie alt ist dein Kapitän? Der ist 55. 55? Nee, 56, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Und wie lebt der Kapitän? Hat er eine Frau, Familie, solo? Also er war mal verheiratet, hatte auch eine Tochter. Und ja, ist aber jetzt halt auch geschieden, schon über einen längeren Zeitraum. Und ja, wohnt allein. Wie hast du das denn gemerkt, wenn das zum allerersten Mal in deinem Leben war? Was spürst du denn da? Was hast du da gespürt? Wie soll ich das sagen? Das ist, ich glaube, kein Mensch freut sich groß, wenn er jetzt so zur Arbeit gehen muss. Aber um das jetzt rein persönlich zu sehen, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich mehr freue, ihn zu sehen, als es, denke ich, normal ist. Mhm. Verstehst du das? Ja, ich ahne das so. Und das ist halt so, das, ja. Wie weit geht das dann so, wir können ja offen reden, wir beiden, wie weit geht das dann in der sexuellen Fantasie? Denkst du dir da schon Sachen mit ihm? Das ist ein bisschen peinlich. Ja, ein bisschen natürlich, aber jetzt nicht so. Nicht so ganz knallhart. Ich würde ihm gern näher sein. Mhm. Und ganz ehrlich, du hast noch nie vorher in deinem Leben ähnliche Gefühle zu einem Mann gehabt? Noch nie. Nie? Null? Nee, noch nie. Also vielleicht auch nicht bewusst. Ich meine, ich bin jetzt schon länger in der Seefahrt auch tätig und ich fand es schon immer cool mit den Jungs an Bord, sagen wir es mal so. Okay, gut, das... Aber da war jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt bewusst da... Ja. Waren diese Beziehungen, die du mit Frauen hattest, waren die damals in der Zeit für dich gut und ausfüllend? Ja. Ja. Also das war auch sehr schön. Mhm. Deswegen rufe ich an, weil mich das absolut irritiert. Ich kann damit ganz schlecht umgehen, weiß ich nicht. Das ist auch schwierig. Das, wenn man das noch nie so empfunden hat, kommt man ja auch ins Grübeln. Was ist denn mit mir jetzt los? Was bin ich denn? Werde ich jetzt plötzlich schwul oder was ist los? ne? So, solche Gedanken macht man sich da ja. Ja, eben drum. So, und du bist also, es ist ja nicht so, dass mich Frauen mich auch interessieren, sie interessieren mich weiterhin. Ja. Das ist ja das, was mich so. Es kann ja durchaus sein. So stutzig macht gerade. Ja, es gibt ja, macht ja nun weiß Gott auf der Welt nicht nur homosexuelle und heterosexuelle Menschen, sondern es gibt einen großen Zwischenbereich, viele Schattierungen. Da wirst du wahrscheinlich zugehören, der auch einen gewissen bisexuellen Anteil hat, wenn du so etwas empfindest. Du bist in einer schwierigen Situation. Da ist ein Vorgesetzter, der ist 20 Jahre älter oder noch ein bisschen älter als du. Ja, das Problem ist ja jetzt, wie verhält man sich, wie verhältst du dich? Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist das Problem. Willst du es dem sagen? Wenn du es ihm sagst, wie würde der darauf reagieren? Ist es klug, dem das überhaupt zu sagen? Wie ist der Mann gestrickt? Wird der aus allen Wolken fallen, wenn du es sagst? Oder ist der vielleicht auch offen dafür? Das muss man ja alles bedenken. Ja, eben. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich habe halt auch Angst, wenn ich ihm das irgendwie sagt, dass ich dann halt meinen Job verliere. Ich habe halt echt Spaß an dem Job und man verdient halt echt gut in der Fischerei. Mhm. Und ich will den halt auch nicht verlieren. Und wenn sowas halt die Runde macht, dann, würdest du denn dann sagen? Bekommt man natürlich da auch keinen Job mehr auf irgendeinem anderen Schiff. Das ist ja wie eine große Familie, die Krabbenfischerei. Würdest du denn sagen, dass du in den verknallt bist, richtig? Ein bisschen. Ja, ja. Also ich versuche, öfter mit jemandem zu reden, dass wir am Wochenende mal irgendwie zusammen auf die Piste gehen oder so. Mhm. Ja. Also ich mit dem dich outen vor ihm, da würde ich mich vorsichtig rantasten. Das ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, mit dem mit auf die Piste gehen. Ich würde versuchen, mit dem auch einen privaten Kontakt zu bekommen. Man geht anders miteinander um, wenn man privat ist, als wenn man in der Arbeit ist. Das wissen wir alle. Ja, klar. So, und wenn du mit dem irgendwie in der auf Biertour gehst oder mit dem was essen gehst oder was du alles mit dir machen könntest, kannst du ja viel eher mal ein bisschen rantasten, ob da vielleicht irgendetwas in ähnlicher Richtung bei dem ist. Du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nee, das ist ja richtig, aber ich wüsste nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, ich weiß selber, wie ich drauf war. Vor 5 Jahren oder so, wenn dann halt jemand ankam zu mir, so also Mischa oder so, habe ich auch gesagt, hey, wer bist du? Oder sei es nur irgendeine Beruhigung. Ja, weißt du, wenn du mit dem ausgehst, und wenn ihr an der Theke steht und euch unterhaltet über Gott und die Welt, kann man ja mal über das Thema Schwulsein reden. Einfach mal so als Thema. Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Tabuthema. Ja gut, kannst du sagen, ey, hast du gelesen, es gibt viele schwule Fußballer, was hältst denn du davon? Und schon bist du in dem Thema drin. Und dann merkst du ja, wie der reagiert. Ob der wirklich komplett krass abweisend reagiert oder ob er vielleicht auch so ein bisschen eher neutral und tolerant drauf ist. Und schon bist du wieder einen Schritt weiter. Ich würde mich da rantasten. Ich würde mich wie vorsichtig rantasten. Ein anderer Aspekt ist, du hast gerade gesagt, dass das geht dann da rund, wenn du dich da öffnen würdest. Heißt das, dass es in dieser Seefahrerszene, die du kennst, gibt es da keine offen schwul lebenden Jungs? Nein, sowas gibt es nicht. Gibt es echt nicht? Gibt es nicht. Aber die gibt es natürlich da auch, die Männer. Die gibt's ja, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja. Das ist ja wie beim Fußball oder wie bei der Bundeswehr. Wunder mich. Homosexualität oder Bisexualität gibt's nicht. So. Das ist ja ein totgeschwiegenes Thema, sagen wir es mal so. Das heißt, dir ist wirklich kein einziger bekannt, der offen schwul lebt als Fischer oder als Seefahrer. Nein. Ich kenne niemanden. Das wusste ich auch nicht, dass es da noch so konservativ zugeht. Das ist schon mit der Bundeswehr, ist das ja schon ein bisschen lockerer als dann bei euch. Weiß ich nicht, also ich habe nur meinen Grundwehrdienst gemacht und. Du, mit wem hast du bisher darüber gesprochen? Ganz ehrlich, bis jetzt so richtig noch mit gar keinem, weil mir das halt auch ein bisschen unangenehm ist. Das ist halt was, weiß ich nicht, das ist halt Neuland. Verstehe. Keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben. Wenn er hier immer ankommt, der fährt ein Polo so. Und wenn er mich dann hier mal ankommt und ich sehe den schon vom Weiten, wenn er da kommt mit seinem Polo und er hat halt einen richtig geilen so. Den hat er sich schön zurecht gemacht. Ja. Und da freue ich mich voll, ihn zu sehen. Wie süß. Und ihm einfach nur die Hand schon zu schütteln, ihn so berühren zu können, sei es nur die Hand. Also Martin, ich glaube, du bist verliebt. Du musst verdammt. Du musst es jetzt so machen. Also fall nicht mit der Tür ins Haus, würde ich nie machen. Okay. Versuch, privaten Kontakt aufzubauen. Okay. Und je mehr privaten Kontakt du hast, desto vorsichtiger kann man an das Thema rangehen. Und vielleicht sollten wir beide nochmal telefonieren, wenn du privat näher an ihm ran bist, um dann zu besprechen, ob du den Schritt machen sollst oder ob du ihn nicht machen sollst. Dann soll ich nochmal anrufen, meinst du? Ja, nochmal. Also lass uns mal vereinbaren, du versuchst jetzt wirklich oft mit dem privat was zu unternehmen. Okay. Und nach einer gewissen Zeit, vielleicht in einem Monat oder in zwei Monaten, telefonieren wir nochmal. Du mailst uns bitte, damit du auf jeden Fall auch durchkommst, und dann telefonieren wir wieder. Okay, dann machen wir das so. Ich werde mich sofort an dich erinnern, der Krabbenfischer Martin. Ich glaube, so viele Krabbenfischer gibt es auch nicht in Deutschland. Das ist kein Job von der Stange. Das glaube ich auch. Also ich bin sehr gespannt, was du dann weiter erzählen wirst, Martin. Und ich drücke dir die Daumen und toi, toi, toi. Das ist schon eine schöne Geschichte. Super, dann danke ich dir erstmal, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Und ich höre von dir. Alles klar, danke. Okay, tschüss Martin, tschüss. Ciao. So ihr Lieben, 1:42 Uhr haben wir gleich und ich möchte euch unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Themennacht und das Thema nächste Woche heißt Polizei. Ich möchte einerseits dann sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon sehr gute und sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Also hat euch zum Beispiel ein Polizist schon mal das Leben gerettet oder hat euch zum Beispiel schon mal ein Polizist zusammengeschlagen. Das ist die eine Seite. Und andererseits möchte ich natürlich auch gerne mit der anderen Seite reden, nämlich mit der Polizei. Und ich frage euch, Polizisten und Polizistinnen, welche Erfahrungen macht ihr mit uns Bürgern? Das ist ja auch nicht immer einfach. Da sind wir sehr interessiert, eure Geschichten von der anderen Seite zu hören. Also Polizei, das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de oder vor der Sendung nächste Woche anrufen. Polizei, Thema nächste Woche. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Christina. Christina ist 54. Guten Morgen. Ja, ich grüße dich, Domian. Christina, hallo. Ich bin eigentlich froh, dass ich es in die Sendung schaffte. Ja. Und hoffe ganz inständig, dass die erste Anruferin, die Christine, ja, aufmerksam zuhört. Christine, bitte aufmerksam zuhören jetzt. Ganz genau. Ich lernte in einem Flirt-Chat einen Amerikaner kennen. Ähnliche Masche, der Hintergrund ist ähnlich aufgebaut, verwitwet mit Sohn. Im Ausland tätig, er war dann in Afrika eingesetzt, schrieb mir unendliche Liebesschwüre. Dann irgendwann steckte er in Afrika fest und kam nicht nach Hause. Aha. Und bat mich, auf eine bestimmte Bank Geld zu überweisen. Auf eine bestimmte Bank? Was für eine Bank? Ja, ich hab's vergessen. Es ist ja auch schon 3 Jahre her. Ja, okay. Mhm. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, aber die Bank habe ich leider vergessen. Ich hab's dann erstmal nicht gemacht, habe mich im Internet erkundigt, habe also geforscht, habe über seine Mailadresse geforscht, habe seinen Namen eingegeben und fand unter anderem seinen Aliasnamen in verschiedenen Chats. Um wie viel Geld ging es denn da, was du überweisen solltest? 2.500. 2.500? Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erkältung. Das hat Christine noch billig da weggekommen bisher. Ja, wie gesagt, habe mich dann kundig gemacht und habe mich dann auch gefragt, Moment mal, er in mich ganz doll verliebt und was raucht er in anderen Flirtchats rum? Mhm. Und es war mir dann alles schon ein bisschen suspekt. Habe dann auch ihm geschrieben, ich werde nicht überweisen und wollte damit aber auch testen, inwieweit jetzt seine Liebesschwüre Bestand haben. Ja, genau. Die kamen dann erstmal noch mit ganz großen Flehen und Bitten und er käme nicht weg und ich möchte ihm doch helfen und wenn er dann kommt, wird er mir einen Goldring schenken. Er will dann ein Haus kaufen hier in meinem Ort, wenn ich nicht mit nach Amerika möchte. Mhm. Und bei mir war es ähnlich. Er wollte dann auch, dass ich mich von meinem Lebensgefährten trenne. Mhm. Also so richtig... Konntest du denn mit ihm auf Englisch kommunizieren? Ja. Ja, das geht. So richtig mit Nachdruck wollte er eben halt alles bombensicher machen. Also, dass er es ernst meint. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe dann nicht überwiesen, habe dann auch letzten Endes versucht, eben halt rauszufinden, ob es auch ohne Geldüberweisung bei dieser Liebesschwörerei blieb. Was dann immer weniger wurde, die Bettelei ließ nach und irgendwann schrieb er gar nicht mehr. Aha, also du warst skeptisch, Gott sei Dank, skeptisch sehr gewesen. Sehr skeptisch. Und das Ganze bin dann auch drauf, bitte? Und das Ganze hat sich dann erwiesen als Fake. Genau. Ja. Bin dann auch drauf gekommen, dass da so eine Masche hinter steckt, dass irgendwie mehrere Amerikaner oder Engländer oder wo sie auch immer herkommen, dass sie sich zusammengetan haben, dass sie sich speziell auf unsere Generation so eingefuchst haben. Übrigens, gerade so Frauen, die im die Lebenswege eventuell in einer Ehe so monoton beschreiten und eben halt anfällig auf süße Worte sind. Wahrscheinlich an Frauen so ab Ende 40, Anfang 50 so in der Kante. Richtig. Und ganz bestimmt sind sämtliche Fotos, die sie geschickt bekommen hat, oder die Legende, die er aufgebaut hat. Alles Quatsch. Nicht echt. Mhm. 1000%ig falsch. Übrigens haben wir mittlerweile, bekomme ich von meinen Mitarbeitern gerade gesagt, dass wir hunderte von Mails haben, die genau das bestätigen, was du gerade erzählt hast, Christine. Ganz genau. Und ich hoffe, dass Christine wirklich ganz aufmerksam wird. Mhm. Der wird sie nie besuchen. Mhm. Nie im Leben wird der sie besuchen. Mhm. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut, dass du als Betroffene anrufst und das so sagst, weil du wahrscheinlich Christine mehr erreichen kannst, als wenn ich ihr da irgendwie kluge Ratschläge versuche zu geben. Deswegen hoffe ich ja auch, dass sie noch zuhört. Genau, und vielleicht auch viele andere noch, die betroffen sind, dass die jetzt hellhörig werden. Ganz genau. Sie ist einfach nur das geborene Opfer. Mhm. Ja, ich wurde gerade ja auch schon ein bisschen misstrauisch, dass der sie so einfach irgendwie auf ihre Facebook-Seite angesprochen hat. Aus Amerika, ein Soldat in Afghanistan, ist schon komisch, ne? Ja. Mhm. Strategie. Es war dieser, bei mir hieß er Alex oder Alex. Mhm. Es war nicht der Erste. Es kamen da ja noch einige Amerikaner auf mein Profil und ich habe die gar nicht mehr gelesen. Ich habe die überhaupt gar nicht mehr akzeptiert oder angeguckt. Gar nicht mehr, weil ich glaubte an keinen ernsthaften Hintergrund. Mhm. Gut, Christina, vielen Dank für deinen Anruf, für deine Warnung. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass sie es gehört hat. Das hoffe ich jetzt auch wirklich. Und gut, dass du so vorsichtig damals warst und hast kein Geld überwiesen. Da muss man doch hellhörig werden. Ja, aber du kennst die Menschen, wenn sie verliebt sind. Bitte? Ich sage, du kennst die Menschen, wenn sie verliebt sind. Das ja, man setzt die rosa Brille auf. Genau, das ist leider. Bei Geld muss man erst recht hellhörig werden, finde ich. Christina, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Gerne. Tschüss, ciao. Und mach weiter so. Tschüss. Dankeschön, tschüss, ciao. Hier ist Drago, 33. Hallo, Drago. Hallo? Guten Morgen, Domian. Ja, wo stehst du? In der hinteren Ecke vom Zimmer? Ja, fast. Komm mal bitte näher oder nimm mal das Ding in die Hand. Jo, jetzt besser? So, da kann man doch besser sprechen. Alles klar. Drago. Bei mir geht es um Magie. Oh, wie spannend. Ja, ich muss zuvor sagen, ich bin Serbe. Ja. Chetnik. Das war jetzt ein Spaßanrufen. Wir sollen alle lachen. Und er ist ein großer Entertainer, Drago, der Magier. Nun sind wir Gott sei Dank gleich wieder los und wir machen weiter mit der Miriam. Und Miriam ist 23. Guten Morgen, Miriam. Hallo. Ich hoffe, dass du jetzt nicht singst. Nein, habe ich nicht vor. Miriam, was geht's bei dir? Ja, ich möchte über das Thema Ehrenmord sprechen. Oh. Ja. Ein ernstes Thema. Genau, also... Allein das Wort ist schon so bescheuert. Ja, das stimmt. Genau, hat ja nichts mit Ehre zu tun, absolut. Aber irgendwie schon, ja. Erzähl mal, bist du betroffen persönlich? Ja, also ich bin mit 18 von zu Hause abgehauen. Kommst du aus einer arabischen oder türkischen Familie? Aus einer türkischen Familie. Ja. Meine Eltern waren schon strenggläubig. Ja. Und ja, ich kam mit der Religion nie zurecht, weil ich es natürlich auch gemerkt habe, dass wir Mädels weniger durften als die Männer. Und habe da auch mit meiner Mutter sehr viel diskutiert. Und wenn ich sie dann Fragen gestellt habe bezüglich Gott und den Propheten, hat sie dann auch irgendwann abgeblockt, hat gesagt, ja, das ist so und glaubt dran und fertig. Und wollte es mir nicht erklären. Und also dann immer kritische Nachfragen waren nicht erwünscht. Ja, auf keinen Fall. Dafür wurde ich dann auch geschlagen. Also Gewalt gab es bei uns in der Familie schon immer. Du bist das Mädel in der Familie. Gibt's Brüder? Ja, ich habe zwei ältere Brüder und einen jüngeren und zwei Schwestern. Und du bist mit 18 von zu Hause abgehauen? Genau, ich habe das vorbereitet. Ich war mit 12 das erste Mal beim Jugendamt, aber das Jugendamt war auf das Thema nicht so sensibilisiert und wollte mich dann eventuell dann in Jugendheim oder so einstecken. Dann natürlich nur mit Genehmigung meiner Mutter. Meine Mutter hätte das nie genehmigt, weil eine Frau darf das Elternhaus unverheiratet nicht verlassen. Kurze Frage, mit 12 schon Kontakt selbst mit dem Jugendamt aufgenommen. Du hast doch mit 12 Jahren mit deiner Mutter noch nicht über den Islam diskutiert. Was war? Doch? Ja, nicht nur den Islam, aber auch die Gewalt, weil sie das auch damit dann verbunden hat. Achso, das heißt also, du hast auch schon als Kind gab es auch immer, du bist aufgewachsen mit Gewalt in der Familie und du hast Gewalt erlebt. Genau. Ja. Genau. Mhm. Ja, und war da halt mit was das erste Mal beim Jugendamt und die haben halt wirklich nichts Gutes angeboten und haben dann sowas vorgeschlagen wie Mutter-Kind-Therapie und ich habe gesagt, das funktioniert nicht, meine Mutter kann kein Deutsch. Und da hat sie dann vorgeschlagen, eine Dolmetscherin dann dazu zu holen und ich habe gesagt, das funktioniert auch nicht, das ist die Mentalität. Mhm. Und habe dann halt mir gedacht, okay, dann spiele ich das Spielchen mit und warte, bis ich 18 bin. Boah, ich habe dann auch wirklich durchgezogen. Das ist aber clever und dahinter steckt eine starke Frau, glaube ich. Ja, das höre ich oft, ja. Ja, wenn man das so in dem Alter, wo man eigentlich noch verängstigt ist, so mit 13, 14, 15, schon so überlegt, dann, ich spiele jetzt, um mit 18 dann wegzugehen. Wohin bist du mit 18 gegangen? Ich habe in Rheinland-Pfalz gelebt und bin dann nach Sachsen abgehauen. Also Zwangsverheirat war bei uns auch ein Thema, also ich sollte verheiratet werden. Mhm. Ich hatte mit 14 aber den Mann selbst ausgesucht. Ich hatte ihn dann über das Internet kennengelernt, der war Halbtürke. Mhm. Und ich habe dann halt dadurch angenommen, dass er dann nicht so strenggläubig ist. Und dann hätte ich dann halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hätte dann einen akzeptablen Mann gehabt und könnte dann auch akzeptabel leben, dachte ich mir. Das hast du dir mit 14 schon selbst, hast du dir einen ausgesucht und das hätten die eventuell akzeptiert auch, wenn du es dir selbst ausgesucht hast mit 14? Ja, das war auch so. Mit 17 hat er dann mit seinen Eltern dann meine Familie besucht und dann war das irgendwie, ging mir das aber viel zu schnell. Meine Familie hat dann die Verlobung schon geplant. Ich sollte mit 17 verlobt und mit 18 dann verheiratet werden. Wie dann alt wollte war ich er? Das nicht mehr. Wie alt war er? Er war 2 Jahre älter als ich. Ja, und das wolltest du nicht mehr? Das wollte ich nicht mehr, weil ich dann auch gemerkt habe, dass er auch strenggläubig ist. Er wollte dann, wenn wir dann heiraten, dass ich dann Kopftuch trage, weil wenn wir Kinder haben und Töchter, die müssen das von der Mutter haben und so. Ich habe gesagt, ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht an den Islam und ich will das alles nicht. Ja, das war auch ein Streitpunkt. Unglaublich. Und dann hast du den Mut gehabt, wegzugehen. Hast du die Angst gehabt, dass du verfolgt wirst? Doch, auf jeden Fall. Ich habe zuerst dann halt ihn so lange angeekelt, bis er mich nicht mehr gewollt hat. Hätte er mich noch weiterhin gewollt, hätte ich ihn heiraten müssen. Mhm. Ich war ganz fies und gemein zu ihm. Mhm. Und habe dann einen anderen Freund gehabt, auch übers Internet. Und davon wussten dann meine Eltern nichts. Er hat dann in Sachsen gelebt. Mit 18, da das Jugendamt mir nicht helfen konnte, die wollten nur regional mir einen Wohnort beschaffen und das ging halt nicht. Ich habe gesagt, meine Eltern werden mich verfolgen. Und dann hatte ich es angeboten, habe dann meine Sachen gepackt. Ganz wenig, nur eine kleine Reisetasche und bin dann mit dem Zug nach Sachsen gefahren zu dem Freund, den damaligen Freunden, habe dann ein halbes Jahr dort gelebt. Und haben die das rausgekriegt, wo du gewohnt hast? Ich glaube nicht. Ich hatte anfangs, als die haben da meine Nummer rausgekriegt, da habe ich dann ein paar Drohsms bekommen, wenn ich mich nicht melde, dann passiert was, ich soll zurückkommen, hat aber dann meine Nummer gewechselt. Ja, das Gespräch fing ja gerade an, dass du über Ehrenmorde sprechen möchtest. Hattest du in der Zeit Angst um dein Leben, dass man dich umbringen würde, dass deine Familie dich umbringen würde? Ja, ständig. Bis heute noch? Habe ich heute noch. Heute noch, ja. Weil du ein Schandfleck der Familie bist. Richtig. Ich bin von zu Hause abgehauen, ich hatte Sex vor der Ehe und glaube auch nicht an den Islam. Das ist Todsünde. Schlimmer geht's nicht mehr. Schlimmer geht's nicht, genau. Das heißt, du hast mit keinem Kontakt in der Familie, mit keinem Geschwisterteil? Kein. Ich hatte mit meiner Schwester dann noch E-Mail-Verkehr gehabt, so ungefähr ein halbes Jahr, aber die E-Mails gingen dann von mir aus mehr so auf die emotionale Erpressungsschiene. So, ich habe dann Sachen geschrieben wie, Mama und Papa liegen im Sterben, Mama und Papa können sich nur mit Tabletten am Leben halten, kommen zurück, lass uns heimlich treffen. Und ich gehe davon aus, dass sie mich damit nur locken wollte. Und habe dann Kontakt abgebrochen. Ich muss nochmal sagen, dafür braucht man enorme Kraft und enormes Selbstbewusstsein, was du da gemacht hast. Wo hast du dir diesen Halt und diese Kraft geholt? Ich wollte einfach frei sein. Ja, das ist ein toller Satz, aber ich bin ganz erstaunt darüber, dass du das so alleine geschafft hast. Du hast keine Freundin gehabt, die dich unterstützt hat, keine Organisation, die dir geholfen hat. Du hast das alles alleine gemacht. Ja, ich habe das alles allein gemacht. Das stimmt. Seit einem Jahr werde ich dann von so einem Verein unterstützt, die sich darauf spezialisiert hat. Aber also was therapeutische Betreuung angeht und alles, weil es nagt halt alles an mir. Ich bin so paranoid, ich bin dann von Sachsen. Innerhalb von Sachsen bin ich dann auch dreimal umgezogen, jetzt bin ich nach Berlin gezogen. Und ich lebe da eigentlich auch komplett anonym. Also meine Leute, meine Freunde oder Bekannten, Freunde habe ich ja nicht wirklich, gerade weil ich so oft umgezogen bin. Also die kennen mich immer nur unter einem Pseudonym. Und ich nehme auch niemanden mit nach Hause. Und ich habe einfach mal Angst, wenn ich mich jemandem anvertraue, das habe ich anfangs gemacht, dass die dann aus Streitpunkten dann Dinge mich verraten. Verstehe. Und heutzutage ist es ja noch viel schlimmer durch Facebook und so. Wenn ich jemanden kennenlerne, den meinen Namen verrate und da guckt dann, ob ich in Facebook bin. Ich hatte da kein Facebook und stößt dadurch dann auf meine Familie, kontaktiert dann meine Familie und bin einfach viel zu riskant. Was macht das mit deiner Psyche, mit deiner Seele, immer in dieser letztendlich lebensbedrohlichen Situation zu existieren? Ich habe schon Depressionen, ja. Es ist wirklich sehr schwer, weil wenn man nicht mal der eigenen Familie vertrauen kann, wem dann? Bereust du manchmal deinen Schritt? Manchmal ja, aber wenn ich den Schritt nie getan hätte, dann hätte ich mich nie frei entfalten können. Wenn du jetzt, nehmen wir mal, wir spielen es nochmal durch, wenn du jetzt zurückgehen würdest zu deiner Familie, was würde dann mit dir passieren? Wenn du freiwillig zurückgehen würdest? Ich glaube, die würden mich umbringen. Also ich habe das schon von vielen Fällen gehört, wo dann das Mädchen, also ich bin ja kein Einzelfall, das ist ganz wichtig. Ich möchte auch, dass die Leute das erfahren, dass es wirklich sowas gibt, dass es auch in mir noch viele Jeder, es gibt, die anonym verdeckt leben, sich nicht zeigen und darüber nicht reden kann. Das weiß ich. Ja, das ist leider mitten in Deutschland spielen sich derartige Tragödien ab und immer wieder und immer mehr ab. Immer mehr ab, glaube ich auch, weil eben sehr viele junge Leute nicht mehr in diesem Korsett leben möchten, sondern frei sein wollen oder selbst entscheiden möchten, was sie glauben und welche Traditionen sie annehmen wollen und welche nicht. Genau. Gerade in Deutschland leben Frauen nicht mehr. Man sieht es ja dann auch, wie die anderen Mädels in der Klasse sind. Ich meine, wenn ich jetzt in der Türkei aufgewachsen wäre und immer nur diese eine Richtung gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht nie. Hätte ich vielleicht keine anderen Bücher gelesen. Das ist ja auch so ein Faktum. Also meine Mutter wollte dann nie, dass ich dann Bücher lese, die ich dann gerne lesen wollte. Das ging dann auch auf die Schiene. Auch Sexualkunde habe ich nicht teilnehmen dürfen. Das war schon sehr streng. Gibt es denn manchmal schon einfach so eine natürliche Sehnsucht zurück, mal zu einem Geschwister oder zur Familie, zur Mutter, zum Vater? Gibt es das? Ja, ist auch logisch. Ja, ständig. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann, dass das nicht möglich ist. Sie würden meinen Lebensstil einfach nicht akzeptieren. Und ich würde dann auch nie wieder zurückgehen wollen und so leben wie damals. Du hast dich jetzt für dieses schwere Leben entschieden und bist insofern eine Vorkämpferin, Miriam. Das finde ich. Das seid ihr Mädels und auch, es gibt auch homosexuelle Jungs, die aus muslimischen Familien ausbrechen. Ihr seid Vorkämpfer und ihr habt es am schwersten. Die dann nachkommen, eure Kinder, die haben es dann natürlich viel leichter, weil dann das Milieu schon viel beruhigter ist und es nicht mehr so schlimm ist. Ja, das stimmt. Ich finde das sehr, sehr mutig von dir. Ich habe großen Respekt vor dir. Und finde es wirklich eine Schande, bei allem Respekt vor der türkischen Kultur, vor der muslimischen Kultur. Ich habe hohen Respekt davor, habe selbst viele Freunde, aber man muss die Kinder immer lieben, egal was sie machen. Man darf niemals einem Kind etwas antun. Das stimmt. Das muss ein bleiernes Gesetz sein. Ja, Miriam, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann, tschüss.